Добрый день, можно Мальцева? Guten Tag, könnte ich bitte Herrn Мальцев sprechen? Мужа, к сожалению, нет. Mein Mann ist leider nicht da. Ему что-нибудь передать? Soll ich ihm etwas ausrichten? Кто это говорит? Wer spricht da bitte? Это Клаус Кале. Hier ist Klaus Kahle. А, доктор Кале. Ah, Herr Dr. Kahle. Вы меня знаете? Kennen Sie mich?